Mensa. Der Mensa-Podcast. Servus. Hi. Hallo. Was war denn da dran? Hallo. Ja, mal was anderes. Mal was anderes. Nicht so euphorisch, mal ein bisschen nüchterner bleiben. Ich bin euphorisch. Du bist euphorisch, dass die Mensa nicht aufnimmt. Nein, dass ich recht hatte. Ach stimmt, war das Stress. Aber natürlich, bin ich traurig, aber come on. Sieht schlecht aus, ne? Es gibt keinen Mensaplan für morgen. Rektor hat zwar informiert, dass es angeblich morgen wieder losgehen sollte, könnte. Aber vielleicht falsch informiert. Also ich war gerade noch da und da stand auch dran, bitte Lieferanten, bringt keine Ware. geben kein Essen aus, sozusagen. Ja, der Mensa-Podcast ist für euch investigativ unterwegs. Ja, in erst Fake News Orten. Und dann aber doch noch. Dann nochmal nachrecherchieren. Das alles ja. Also Bild-Zeitung und dann noch zur New York Times werden. So ein bisschen. Ja, okay. Ich weiß nicht, sind das jetzt die Maßstäbe? Oder? Da muss man sich messen. Ja, also wir sind wieder da, heute mit der großen Risikofolge. Wir haben nämlich nur 35 Minuten Aufnahmezeit, dann ist der Speicher voll. Und aus Gründen können wir irgendwie den Speicher nicht leeren. Woran das wohl liegt. Ja, wir nehmen noch mit. Lieferschwierigkeiten mit der Technik auf jeden Fall. Ja. Also vorsinnflutliche Methoden. Und wir können ja in dem UB gerade nichts ausleihen, ist problematisch deshalb. Ja. Unsere ganzen Raummikrofone, gell? Ja, ja. Du bist für uns schon natürlich ja voll ausmikrofoniert, um auch ein bisschen die Atmosphäre. Oh. Wie heißt diese eine Technik, wo man dieses, wo man so ganz nah diese Geräusche hat? ASMR. ASMR. Ah. Ja. Okay. Asthma. Ich weiß nicht genau, was das aus... Wofür soll das gut sein eigentlich? Wieso will man sowas hören? Ja, das hört sich geil. Also manche finden das befriedigend, wenn es halt so... Ja, hat auch schon... Ist das wie Dolby Surround? So, dass man so jedes Schmatzen hört, oder was? Ja, das hat so auch was leicht Erotisches. Also, aha. Das ist quasi so, wenn man... ganz nah ans Mikrofon rangeht und dann ganz leise redet, dann hört sich das vielleicht ein bisschen erotisch an. Oh, oh Gott. Weiß ich jetzt nicht, wie das gewirkt hat, aber... Stimmt geil. Also. Das ist echt, aber tatsächlich macht man da eher so plastisch Grumble-Geräusche, Plastikfolie poppen oder. Oh, ja. Also. Richtig. Ja. No further explanation. Ihr wisst Bescheid, ja. Ja. Du weißt aber auf jeden Fall diese Folge. Die letzte hat ja gut funktioniert. Ja, wir sind in euren Köpfen, Leute. Wir wissen genau, was bei euch funktioniert. Die letzte Folge ein richtiger Publikumserfolg. Nach langer Flaute mal wieder irgendwie ein paar Leute auf den iPhone-Helikopter-Dick reingefallen. Diese genital fixierte Jugend. Und dann halt dabei geblieben, notgedrungen, um sich nochmal reinzuziehen. Mhm. Ja, so okay, ja. Also das vor Folgenname Plastikfolie poppen, oder? Ja, sowas in die Richtung würde ich vorschlagen. Also das ist auf jeden Fall im Moment, würde ich sagen, heißer Kandidat. Heißer Kandidat. Ja gut, mal gucken, was noch so kommt. Auf Platz 1. Da kommt bestimmt noch einiges. Apropos heißer Kandidat. Was ist euer heißer Kandidat für die Mensa-Eröffnung? Das ja jetzt nicht morgen ist. Wann ist mein der Tag? Also, muss jetzt nicht gehen. Ja, aber für was sind wir hier? Zum Spiel. Also, so. Also realistisch wäre ja schon der 11., weil das ja der Uni-Start ist, also übernächste Woche Montag. Ah, das ist ein educated guess. Das könnte ja sein. Der Rektor hat ja auch informiert, dass die Uni am 11. wieder startet. Ich meine, viele schreiben jetzt gerade Prüfungen und wahrscheinlich hört ihr in der Pause immer wieder den Podcast auch. Mhm. Also. Toi, toi, toi für eure Prüfungen, die ihr noch ablegen müsst. Ja, ihr schafft es. Alles Gute. Und übernächste Woche gibt's hoffentlich auch die Mensa wieder auf. Und dann kommen sie erstmal ganz viel gönnen nach den stressigen Lerntagen. Drin. Ja, schön. Oder vielleicht wart ihr auch die ganze Zeit draußen. Weil ich habe mich ja gefragt, was ist das Sportgerät oder der Sport, den die meisten Leute jetzt so neu entdeckt haben für sich in der Zeit. Weil ich meine, heute waren sehr, sehr viele Leute mit dem Fahrrad unterwegs. Das stimmt, es sind viele aber Mountainbikers und so. Also ich glaube sogar eher Joggen. Joggen ist der neue Volkssport geworden während Corona. Also ich habe selten so viele Leute joggen sehen. Joggen ist so voll langweilig. Nee, Joggen, also Joggen ist es so ein bisschen so, keine Ahnung, ich verstehe die Leute nicht, die in der Stadt joggen. Nee, das verstehe ich auch nicht. Joggen Leute da durch und so. Ja, was machst du dann so? Waldlaufen? Wald, klar. Ja, irgendwie halt raus aus der Stadt ein bisschen. Wald ist das Beste. Ein bisschen hoch, ein bisschen runter, dann wird es auch nicht langweilig. Bisschen Skippings. Rechts, links. hier mal einen Stein mitnehmen. Rechts-Links-Kombination. Über so ein Wildschwein rumrollen. Zack. Klar. Ja. Cool. Aber ja, Fahrrad ist auf jeden Fall. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, Leute, da, ja, was, welchen Sport kann man machen, ohne nah zu sein? Das ist das Fahrradfahren. Ja. Und dann haben viele Leute gedacht, jetzt kaufen wir ein Fahrrad, ein Rennrad. Das was Sebastian seit 3 Wochen regelmäßig machen sonntags. Bälle über ein Feld kloppen. Flanken schlagen. Fußball. Das heißt, geil. Fußballschuhe wurden gekauft, glaubst du? Nein. Ich glaube schon, dass viele Leute tatsächlich, ja, Mountainbike, Rennrad und Joggen, das ist auf jeden Fall, also es ist deutlich wahrnehmbar, dass das so ist, wie er sagt. Muss ich auch sagen, ja. Aber Social Distancing technisch ist das, was ich und Sebastian machen, immer noch das Safeste. Weil wir sind da bestimmt 20, 30 Meter auseinander. Aber ihr seht euch noch, oder? Wenn ihr... Ja, ja. Gerade so. Nicht, weil die Erde ist ja nicht ruhiger Schlaf, sondern... Ja, da gibt es auch Leute, die würden dir da widersprechen. Da gibt es bestimmt sogar Leute, die studieren hier und widersprechen dir da so. Diese Flat Earthers, weißt du? Flat Earth. Ich kenne einen. Aber der, du kennst einen? Ja, aber der studiert nicht hier. Ich weiß noch, wer war das nochmal? Keine Ahnung. Ah ja, doch, ich weiß es. Aber... Das war alles zu hart. Drop it like it's hard. Nein, ihr kennt den ja nicht. Achso. Flat Earth. Ein Kumpel, den ich in Sevilla kennengelernt habe, als ich da studiert habe. Der gedacht ist flach. Der war überzeugt. Der denkt, überzeugt ist flach. Der war überzeugt. Das war diese High-Phase der Flat Earth Theory. Okay. War cool. Sogar Kyrie Irving hat sogar dran geglaubt, der Basketballer. Aber man kann ja theoretisch schon so weit weg, dass man dann den Dinge häufig. Ja, aber die hätten dann, also die sowas glauben, die erklären das dann mit so Pseudowissenschaft wieder anders. Das heißt dann irgendwas mit Lichtbrechung und dies und ja, das. Ja, und ja. Aber da darfst du dich gar nicht drauf einlassen. Okay. Erde ist schon eine Kugel im weitesten Sinne. Okay. Ich glaube nicht perfekt kugelförmig. Ne? Nee, gar nicht. Eher so ein bisschen krüppelig. So richtig krüppelig. Aber weil der Mond, ja, ist, aber der Mond ist nicht der Mond, ha? Auch Teil der Erde gewesen mal. Der Mond ist Gestein. Ja. Ich glaube, da war nicht so gut. Also, wie kommen wir jetzt darauf? Ja? Da wüsste ich jetzt nicht. Aber die Erde ist auf jeden Fall eher so kartoffelig. Sehr kartoffelig. Gar nicht. Echt rund. Kartoffelig? Ja, ja. Ich meine, so ein Klumpen, so ein richtiger. Wenn du das Meer zum Beispiel wegnimmst von der Erde, so, ja, okay. Rein theoretisch, dann siehst du, was das für ein knubbeliger, ja, Felsen ist. Wie so ein Teig, der halt nicht richtig geknetet ist. Richtig. Das ist die Erde. Ja, okay. Und ich glaube tatsächlich, es kommt aus meiner, ich bin wieder ein bisschen in andere Richtung jetzt abgedriftet, aber meine schwarze Löcher Begeisterungsphase, ich glaube, die habe ich auch mal hier breit getreten. Man hat davon gehört, ja. Also ich weiß nicht, im Podcast habe ich es glaube auch mal erwähnt, ne? Ja. Aber egal. Da habe ich nämlich noch im Ohr, dass bei diesem Meteoriteneinschlag auf der Erde, dass so ein richtig großer Gesteinsbrocken rausgeknallt ist und dass der dann in so einem Orbit um die Erde kreist und das ist der Mond geworden. Das heißt, es könnte irgendwann auch mal einen zweiten Mond einfach geben. Ja, ist quasi möglich. Ja. Aber das Star muss ja dann Gestein sein, das Sonnenlicht reflektiert. Hm? Das macht doch jedes Gestein, oder? Aber in der Helligkeit. Ja, jeder Stern. Okay, das wird für mich zu weit. Das finde ich schon krass. Stern, nein, Sterne, die strahlen ja aus, die bekommen ja nichts Sonne ab. Die sind so Feuerbälle. Die Sonne ist ein Stern. Ja. Ah. Also jeder Stern ist eine Sonne, so rum. Okay, ja. Kann ich sehe, du hast eure lange Harald Lesch angeguckt. Ja, nein. Nicht Harald Lesch. Nein. So Ami-Dudes oder was? Ain't got nothing on me, man. Nicht Harald Lesch. Das ist doch der Beste. Harald Lesch. Ah, ja, klar. Das ist der Vater von dieser Sängerin. Nein, natürlich nicht. Ich dachte immer, das ist der Vater von dir. Nee, also ich weiß nicht, aber ich würde mal nicht annehmen, dass es der Vater ist. Keine Ahnung, das ist so ein Vater, gell? Das ist so ein Vater irgendwie. Der Typ, ja, aber ich finde ihn angenehm. Ich ja, den, schon, aber... Ich hatte lange Zeit zum Einschlafen halt einfach angehört. So wie so viele Leute uns zum Einschlafen haben. Ja. Naja. I don't like it. You don't like it? Warum können sie das auch machen? Ja, gut, okay. Jeder kann machen, was er will. Grüße gehen raus an Max. Der ist immer zum Einschlafen. Eigentlich. Der ist, ich glaube, der ist auf jeden Fall. Nee, ich glaube, Max ist ein stabiler Okay, Hörer. Max, wenn du das hörst, dann ruf mich an. Unter 0800. Ja, okay. Jetzt habe ich unsere eigene E-Mail. Ich wollte den E-Mail-Adressen-Joke machen, aber habe die E-Mail-Adresse vergessen. Mhm. Naja. Ich habe es ja schriftlich, aber das ist in den Unterlagen. In den Unterlagen, das Archiv wurde auch schon lange nicht mehr hier rausgeholt. Gell? Ja. Wir haben einfach. Ja, ihr merkt ein bisschen, wir hängen ein bisschen, wir sind in der Luft, wir wissen nicht mehr, was wir über die Mensa sagen, weil wir einfach so lange nicht mehr da waren. Ich meine, wir haben heute nicht mal gekocht. Nee. Wir haben ja auch schon fast alle Gerichte gekocht. Fast alles durch. Pfefferbraten, Rotweinjus, alles dabei gewesen. Ja, die besten Sachen. Ja. Mit die besten Sachen. Mit die besten Sachen, ja. Ja, eine Bowl fehlt noch eigentlich. Ja. Eigentlich könnten wir schon mal noch eine Bowl selber machen. Eine Bowl noch. Ja, dann machen wir nächste Woche eine Bowl. Oh. Pass auf, wir machen das hier on air, damit wir das auch machen. Nee. Nächste Woche machen wir eine Bowl. Wir bereiten ein Thema vor. Nicht so Halunki-mäßig hier ankommen und was machen wir heute? Ja, also, das vorbereitet. Das ist jetzt nicht meine Schuld, dass wir kein Thema vorbereitet haben. Ja. Nee, das habe ich ja nicht gesagt, aber. Ja, okay, aber nächste Woche angeguckt. Ja, irgendwann muss ich angucken. Es sind nur zwei Leute hier. So, wie es vorgeschrieben. Und du hast mehr Augenkontakt als der Fehlgesucht. Also, ich habe ihn gesucht. Ja. Dann so, okay. Du wolltest eigentlich da angeguckt werden, bei der Aussage, glaube ich. Ah, ja. Ja. Sprich nochmal so ganz nah ans Mikrofon ran, wenn du das sagst. Oh, yes. Okay. Das ist auch gut, wenn man Einschlafhörer, wenn du mal so. Ja, das, ich glaub, das kommt gut. Okay, also nächste Folge. Ja. Also streichen wir die Bowl mal eine ASMR-Folge. Der ASMR-Folge, ja. Nächste Folge. So eine Flüsterfolge. Mit lauter. Wir denken uns lauter Wörter aus, die richtig sexy klingen, okay. wenn man sie so schmatzend ins Mikrofon reinhaut. Also, sie müssen was mit der Mensa zu tun haben. Ja, ja. Das ist doch eine gute Idee. ASMR-Mensa-Folge. Weil da freuen sich die Leute wirklich drauf. Ja. Wenn wir eine Bowl haben, das juckt die doch nicht. Super Bowl. Aber ja. Ja. Von mir ist noch eine Bowl machen, aber. Ich glaube, da haben wir schon ein paar lustige Ideen, aber müssen wir noch ein bisschen ein bisschen zacken lassen. Weil ich habe die Bowl zwar auf meine Top-Irgendwas-Liste. Also ist Top 5? Ja. Top irgendwas. Ja, aber auf die selber machen Gerichte und so. Und da ein Felix, einer der Felixe, die hier sitzen, hat dann gemeint, das wäre super aufwendig. Und da habe ich gedacht, das stimmt. Das ist es, aber ich glaube, vielleicht drückt es auch. Ich meine, da sind Linsen relativ. Welche Bowl? Da kommt es auch drauf an, gell? Halloumi-Bowl. Und dann hast du schwarze Beluga-Linsen, die kochst und machst die dann da rein. Aber wie machst du die Halloumi? Du kaufst dir so ein Halloumi. Ah. Schritt 1. Geh in den Supermarkt und kaufe Halloumi. Mit Mundschutz. Schritt 2. Bezahl den Halloumi. Achso, optional. Nee, optional. Schritt 3, pack ihn aus und leer das Wasser ab, das da noch mit drin ist. Ja. Schritt 3, schneide ihn in kleine Würfel. Ja. Nee, Schritt 4 war das schon. Und dann brat ihn an. Das ist nicht machbar. Brat ihn an. Das wäre was man. Das Mikrofon, um das zu machen. Ja, nächste Folge. Achso, nächste Folge. Und man kann dann noch ein bisschen Kräuter in, während man das anbrät. Ich glaube, wenn du Kräuter und anbrätst, das ist so. Mach mal noch, lass das mal. Kräuter anbraten. Ah! Oh, kannst du mich noch näher ran. Oh. Probier's nochmal. Mit dem Halloumi. Komm schon. Du kannst es. Schaffst es. Gib mir das Egal, ich höre es mir trotzdem mit Indias an und dann höre ich diese Stelle immer wieder. Ja. Also ich habe jeden Fall eine Kopfhörerfolge. Alle unsere Folgen sind Kopfhörerfolgen. Falls ihr das noch nicht gecheckt habt, es hört sich 10.000 Mal besser an, wenn ihr gescheite Kopfhörer auf habt. Da kommt die Akustik viel besser. Mit euren klapprigen Medion-Laptop, so scheiß Qualität rauskommt, könnt ihr zu Hause bleiben. Das rauscht nur. Dafür machen wir nicht die große Mikrofonierung im Raum. Nein, wir nehmen hier die Atmosphäre auf. Wir brauchen 4 AA-Batterien in 2 Wochen. Da geht übrigens Grüße raus an Theresa, die Folge quasi erst möglich gemacht hat durch die Spende von 2 AA-Batterien. Krass. Vielen Dank. Danke. Wenn ihr dem Podcast auch helfen wollt, schreibt eine Mail an wedontcare@kingsource.de. Ist dir eingefallen. Ja, wir brauchen noch so ein Postfach. Ja, wir brauchen noch ein Postfach. Stimmt, wir haben ein Postfach auch. Ich finde, neben der Mensa könnte man das so machen. Mhm. Also ein bisschen so ein Kummerkasten mäßig, wo die Leute dann so Batterien einfach cool aussehen. Eigentlich brauchen wir ja nur Batterien. Und es gibt ja so, in Supermärkten gibt es ja so Batterie-Wegwerfstationen. Man kann auch mal jemand einen Fünfer reinschmeißen. Oder so eine Mensa-Card, weißt du, wenn man so als Gast und dann ist da noch 3-4 Euro drauf, ist wie spende dein Pfand, spende deine Mensa-Card. Spende den Rest quasi. Genau. Was für ein Rest? Von der Mensa-Card, ja. Wenn du so Gast bist und du holst dir so eine, nicht die Uni-Card, sondern so eine Gästemensa-Karte. Ja, und da bleibt immer was drauf. Und dann bleibt da vielleicht was drauf, wenn du nicht alles gebraucht hast, aber du musst schon wieder weiter und dann kannst du nicht spenden. Du holst dir die Karte und dann ist da was drauf. Was, wie viel ist da drauf? Ja, so ein Zehner. Ach echt? Also, immer. So wie du also ich habe es vom Zehner bekommen. Ich kenne... Dann machen wir richtig Reibach. Ja, ich kenne jemanden, die verliert des Öfteren mal ihre Mensa-Karte oder verlegt sie. Ja. Und die holt sich dann auch immer so eine Gästekarte einfach. Und dann hast du halt mal 10 Euro. Aber das kriegst du halt nicht tatsächlich nie auf null runter. Genau, das ist nicht schon, genau. War schon miese. Ich meine, wenn wir dann so einen ganzen Kartenstapel sammeln und dann könnten wir hier 80 Cent hier, 1 Euro hier, 70 Cent. Ja, kommt was zusammen. Also ich meine, bei 2 bis 3 Mensa-Karten hast du dann einen schnellen Teller. So ein 10er-Pack AA-Batterien drin auf jeden Fall. Ja, das ist wichtig. Da kann man uns dann für 2 Monate. Ja, da können wir 2 Monate aufnehmen. Ja, gut. Schön. Ja, aber ich freue mich schon auch ein bisschen auf das draußen sitzen bei den Bierbängen. Ja, da was essen, das Bier trinken. Du hast vorher gefragt, wann glauben wir, macht sie wieder auf? Und der Fee hat gesagt, am 11. 11. würde ich sagen. Du hast also, nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt, und meine Antwort wäre gewesen... Ich erwarte mal gar nichts und freue mich einfach, wenn es soweit ist, weil ihr wisst ja, meine Philosophie im Leben, nichts erwarte. Dann ist man nie enttäuscht. Ja, aber ist sehr schwäbisch, ich weiß, aber. Sehr schwäbisch, ich meine, ja. Got me here. Ja. Nein, ich meine, ich bin nicht immer so pessimistisch. Manchmal schon. Aber in der Hinsicht würde ich jetzt mal sagen, ich kann mir jetzt gerade nicht vorstellen, wann das sein soll. Und deswegen erwarte ich mal nichts. Ja, ich finde, der 11. ist wahrscheinlich schon der beste. Die Guess. Beste Schätzung auf jeden Fall. Hm. Ja. Weil ich meine, wenn da die Uni aufmacht, dann... Es wäre einfach eine Woche später, oder was? 2 Wochen, oder? Ja. Nee, jetzt morgen in einer Woche. Es wäre morgen in einer Woche. So, also ich auch schon wieder. Dann I ist don't schon. See it. Ich auch nicht, ja. Ich sehe es vielleicht auch nicht. Also ich stelle mir noch die Frage, wenn da irgendwie Studis jetzt, also am 11. macht die Uni wieder auf, kommen da überhaupt Leute dann? Sind da dann Leute irgendwie im KG4 oder so? Ich weiß nicht, in wie. Oder ändert sich KG4 überhaupt KG4 hat ja auch nicht auf eigentlich, oder? Erst macht mal. Überhaupt irgendwas auf? Also die BIP hat auf. Ich habe gehört, das KG4 soll wohl in nicht allzu ferner Zukunft wieder aufmachen, aber ich habe kein Datum und wie sicher diese Aussage ist, lässt sich auch noch spekulieren. Ja, und dann passen halt auch irgendwie, dann können nur 50 Leute rein oder so wahrscheinlich, weil die alles auseinanderschieben. Ja. Und ich meine, dann ist auch irgendwie quasi zu. Ja, weil ich meine, niemand geht ja alleine, oder wenige Leute gehen ja alleine in die Mensa. Es gibt ja so Leute, ich kenne da auch ein paar, die würden nie alleine in die Mensa gehen. Mhm, also richtig, vielleicht können wir da noch kurz drüber sprechen. Also ich gehe manchmal schon auch allein. Also ich hatte in der Lernphase Tage, dachte ich, ich gehe jetzt einfach, ich habe jetzt Hunger, ich gehe jetzt einfach allein, dann kann ich ein bisschen so runterkommen, setze mich irgendwo hin, wo nicht viel los ist. Oder ich habe sogar einmal mit so Oropax gegessen, einfach, weil ich diesen Geräuschpegel von der Mensa nicht wollte und dachte, jetzt chill ich mich einfach dahin so und genieße mein Essen und lass meinen Kopf so ein bisschen entspannen. Weil ich finde, es ist schon noch immer anstrengend, wenn da so 2-3 Leute um dich rum sind, voll viel Geräusch. Ja, das ist super anstrengend. Du willst zuhören, du musst reden, aber musst eigentlich gleichzeitig noch essen. Also meinst du, wenn du mit mehreren in der Mensa bist? Genau, wenn du mit mehreren in der Mensa bist. Nee, das finde ich nicht anstrengend. Ich finde es eher anstrengend, wenn man alleine in der Mensa ist. Und man hat einen Platz, wo man jetzt, sagen wir mal, sehr umgeben ist von vielen Leuten. Weil ja. Ja, jetzt erzähl weiter. Ich muss nur gerade an jemanden denken, den wir da umringt haben. Ah! genau, in dieser Art und Weise. Genau, und dann bist du da plötzlich irgendwie, dann kannst du da nicht so richtig raus und musst da auch zuhören, willst aber gar nicht zuhören. Das sind ja die Oropax. Ist laut, ja, die Oropax geht dann, ja. Noch nie so schnell gegessen, jedenfalls. Wer? Also wenn man allein in der Mensa ist, dann... Achso, ja, dann haut man sich rein. Dann bist du in 10 Minuten da wieder raus. Ist man durch. Ja, aber das ist ja auch nichts. Ich meine, dann ist das Food-Koma ja schon direkt davor programmiert. Ja, aber ich meine... Das ist schon auch fatal. Da, ich sag mal, wenn ich alleine bin, dann tendiere ich, glaube auch eher so zu einem schnellen Teller. Ah. Nee. Wollen wir dann eher einen schnellen Teller? Ich bin dann schon... Ich meine, das Anstehen alleine ist schon auch... Genau, weil man will sich das Anstehen schon mal sparen. Alleine anstehen, das ist das Schlimmste, was es gibt. Finde ich auch nicht so schön. Finde ich nicht so schön. Ich finde, da kann man so ein bisschen runterkommen, ein bisschen gucken. Runterkommen? Ich reg mich da nur auf. Die Leute gehen dann vor mir. Ich reg mich da auf. Die Leute gehen dann vor mir, die labern einfach nur Scheiße. Und ich meine, ich weiß ganz genau, dass wenn ich mit 2-3 Leuten bin, dass das dann Leute, die alleine anstehen, von mir auch denken. Das ist schon klar. Das denken wahrscheinlich Leute, die uns jetzt zuhören. Warum ist das so scheiße? Aber ich hatte vorher schon gesagt, Podcast geht drum, Scheiße zu labern. Die erfolgreichen Podcasts labern Scheiße. Wir informieren jetzt. Ja auch. Wir aber jetzt im Moment nicht, deswegen wir labern gerade Scheiße. Okay. Wir machen gerade das Erfolgsrezept der Podcasts. Okay, Aber das, aber du könntest nicht das einfach das Thema mit alleine in die Mensa gehen so abtun. Was? Mit will aber ein Scheiße. Ja, ich hab vergessen, um was es ging. Es geht darum, dass es auch entspannt sein kann, in der Mensa-Schlange alleine zu stehen, um da einfach runterzukommen. Mhm. Wenn man so die ganze Zeit sich mit Texten auseinandersetzt und dann will man einfach ein bisschen dem Kopf eine Durchlüftung geben, sozusagen. Ja, ich höre dann halt immer Musik, aber das ist halt auch nicht so richtig entspannt, weil... Wenn du halt Techno hörst, nicht, nee. Ja, auch nicht deswegen, sondern weil einfach der Pegel in der Mensa schon so laut ist, dass man, so laut kann man gar nicht Musik hören, dass man die Mensa nicht mehr hört. Außer man hat so Bose Quiet Comfort Produktplatzierung. Ordentliche In-Ears. Hast du doch. Von Bose. Aber das hält nicht von meinem Ohr. Bose schickt uns Geld. Seitenbacher! Schickt uns kein Müsli. Doch, aber Geld. Ich nehm's. Nein. Doch. Echt? Ja, aber was soll ich. Was tut aber dir gut? Was soll ich denn essen? Wo ist Karle? Was du essen sollst? Ja. Schlag mal was vor. Ich habe schon viel gekocht. Was kochst du so? Ja, heute muss ich zu meiner Scheine gestehen, habe ich eine Pizza bestellt. Obwohl ich das Gefühl habe, dass ich zu viel ungesunde Sachen esse im Moment. Zum Beispiel? Beziehungsweise, dass ich den Ausgleich nicht mehr habe, dass ich ein bisschen Bälle in mir. Du bist auch dick geworden, kann das sein? Ja. Ui, wir haben schon zwei Stühle hier stehen. Ein bisschen Bauchansatz hat sich gebildet auf jeden Fall. Der war nie nicht da. Aber im Moment bemerke ich ihn. Deswegen, ja, es kann auch mal wieder normal weitergehen jetzt so langsam, ne? Ich weiß nicht, ich komme da nicht mehr raus, ohne dass ein Fitnessstudio wieder aufmacht oder so. Weil in der Sauna muss man sich gut präsentieren können. Und dann ist man motiviert. Klar. Weißt du? Wenn der Jogi Löw da ist, kann man dich dann nicht mit so einem Bierbock. Genau, ich will auf jeden Fall, dass der Jogi Löw mich richtig auscheckt. Dass der dich direkt spottet und sieht, Der ist was für die Nationalelf. Der ist was für die U27. Nee, für die U30. Für die U30. Sagen wir mal großzügig. Ja, U30, da könnte ich noch mitmachen. Aha, ist das schon, gell? Jetzt gehen wir wieder in die Ailton-Richtung, gell? Wir müssen aufpassen. Was ist die Ailton-Richtung? Ja, die Bundesliga-Classics. Ah, wir sind bei Fußball angelangt. Ja, ja, wir waren eigentlich immer... Wir waren immer noch bei alleine in Mensa. Ja, ich schon was zu sagen. Ja, ich wollte noch sagen, dass man muss da natürlich auch ein bisschen strategisch vorgehen. Also ich meine, du kannst nicht einfach dann in die Mensa gehen und dann zum Beispiel dich alleine in den großen Raum so relativ mittig irgendwie reinsetzen. Weil dann ist die Wahrscheinlichkeit super hoch, dass jemand zu dir sitzt. Deshalb musst du eher so an die Randbezirke der Mensa gehen. Ich sag mal, da geht man auch gerne in den Pavillon, würde ich sagen, alleine. Ich zumindest. Ja, geht man auch, ja. Oder? Nicht. Ja, da kann man sich auch... Da kann man sich verstecken. Was angenehm ist, man kann sich dann zu den ganzen wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen da setzen. Und immer so nicken. Wenn und immer so nicken oder so freundlich grüßen, falls man da jemanden kennt. Und da wird halt nicht so viel Scheiß gelabert vielleicht, doch, keine Ahnung. Doch, oh Mann. Da ist vielleicht nicht so viel gesehen und gesehen werden. Ja, genau. Wie im großen Raum. Da kannst du dann auch irgendwie, weißt du, einen Knopf aufmachen in der Hose. So. Du so. Zum Bauch. Achso, du sprichst jetzt meinen Wemple an. Ja, okay. Weißt du, wenn du da irgendwie zum Beispiel die Schupfnudeln gegessen hast? Nie. Oder? Nicht in der Mensa. Wir hatten schon davon. Nein, auch nicht. Nee, dieser Quader. Nein. Keine Ahnung. Ja, okay. Aber ich habe schon sehr dumme Sachen gehört in dieser, zum Beispiel, in dieser dozierenden Atmosphäre. Ich weiß nicht, ob das überhaupt ein Dozent war. Auf jeden Fall, es könnte auch irgendwie ein Vater mit seinem studierenden Sohn gewesen sein, aber irgendwie ging es darum, dass die grüne Energien und sowas diskutiert haben und dann meinte der, Atomenergie wäre super grün. Wäre keine Emissionen. Aber ich dachte, ja, und wie entsorgst du den Müll? Wie grün ist das? Du Depp. Ja. Und dann musste ich mich sehr zusammenreißen, da, weil ich war auch alleine essen, lustigerweise. Und weil, sonst hätte ich das gar nicht mitbekommen, dass der so einen Schwachsinn redet. Gut, das gibt's halt auch. Und immer die Ausreißer. Dann musste ich mich schon schwer zusammenreißen. Ja. Das ist immer so, wenn ich alleine bin und ich höre, irgendjemand sagt was Dummes, dann muss ich mich schwer zusammenreißen. Ich meine, da kann man ja auch mal dazwischen grätschen. Kann man da dazwischen grätschen? Das ja, weiß ich jetzt nicht, ob man das kann. Der Mensa ich meine, fragt. Ja, ich meine, Mensa also dann gehört schon. Stimmt, das wäre ein Mensa-King. Ich finde, da sind wir ja schon, muss man schon mutig sein auf jeden Fall, aber ich finde, wenn jemand offenkundig richtig Bullshit labert, ich finde, da muss man die Sache auch mal beim Namen nennen, oder? Ja, schon. Entschuldigung, das ist gerade Bullshit. Was ja, aber nicht bei komplett fremd. Also weißt du, du bist ja gar nicht in dem Gespräch, ja, okay, drin. Also ich weiß, ich muss ein bisschen freundlicher formulieren. Ja, also ich meine, der hat jetzt da nicht irgendwie Volksverhetzung begangen, sondern er hat irgendwie ein bisschen Scheiße gelabert. Ja, Andi hat wahrscheinlich danach irgendwie eine leichte Psychose gehabt. Ich, wahrscheinlich. Nicht immer. Sofort. Also, weiß ich jetzt. Also, wenn man mit den Leuten am Tisch sitzt und die gehören zu einem, dann kann man natürlich, klar. Mm. Aber komplett Fremde, die jetzt nur so ein bisschen Quatsch reden. Ja, bisschen aber, Quatsch. Aber und jetzt könnte das so ein bisschen Lebensphilosophie jetzt, die hier mit reinkommt. Ja? Also, ja. Okay. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn mich was so tierisch aufregt, dass mein Herzschlag sich beschleunigt und dass mir heiß wird, so wenn zum Beispiel irgendwas passiert, was mich heiß. Ja, das sowieso, also wenn mir das aufregt zum Beispiel, ja, sei es im Straßenverkehr oder irgendwie in so einer Situation, es ist immer besser, diese teilweise auch unangenehmen Situationen zu suchen und einfach rauszuknallen, was man gerade davon hält, was gemacht oder gesagt wurde. Wenn man es nicht macht, dann ist es so wie jetzt im Moment immer noch in meinem Kopf drin, dass dieser Depp so ein Schwachsinn von sich gegeben hat, wenn ich dem gleich gesagt hätte, hey, du bist ein Depp, das ist Schwachsinn, dann würde ich das schon längst vergessen. Ja. Dann aber das ist immer noch in mir drin. Oder oder ich bin einfach ein sehr jähzorniges. Oder du hättest eine blutige Nase und hättest die dann lange als andere. Nee, ich check schon immer die Gegner aus. So wie in der Sauna, als ich dem Typ gesagt habe, er soll ruhig sein. Ah, okay. Ich war also in der Sauna und in der Sauna soll man ruhig sein. So, bin ich. Praise the Lord. Und da waren so zwei Yuppies, ja, die so. Ich finde es schon mega weird, wenn so zwei erwachsene Leute so sich komplett so nackig gegenüber sitzen und dann über ihren Tesla reden und wie geil das ist, mit Strom den zu laden und so Schwachsinn. Und dann auch eine Sauna. Und dann habe ich gemerkt, wie das Herz anfängt zu pochen und so. Und dann habe ich gedacht, ich muss jetzt sagen. Gut, dann in der Sauna auch kontraproduktiv. Ist sehr, aber sehr unangenehm. Aber ich habe mir ausgemalt, wie wäre es jetzt, wenn wir zum Kampf uns sozusagen in der Sauna wappnen würden. Würde ich da bestehen? Ich dachte, risk it, ja. Risk it, okay. Und deswegen, ich meine, es kommt, man muss schon mal gucken, wird man die auch in der körperlichen Auseinandersetzung dann fertig machen. Ja, gut. Und hast du dann auch schon so einen Schlachtplan überlegt, so Kopf in die Saunasteine drücken. Ja, das war die Biosauna. Das war die Biosauna, okay. Ja, da gab's. Da war auch was anderes. Nee, das hätte dann schon einfach. Ich weiß nicht. Gut, aber du kannst ja nicht deinen Gegner, du weißt ja nicht, vielleicht macht der ja Karate schon seit 10 Jahren. Vielleicht, ja, man kann natürlich auch sich böse in die Nesseln setzen. Ja. Phrasenschwein. In die Nesseln setzen. Kleiner Punkt, auf die nächste Folge. Genau, nächste Folge wird so. Ich würde aber noch sagen, dass es das sehr immer darauf ankommt, wie du das der Person sagt. Ich hoffe, du hast es nicht in so einem krantigen Ton gesagt, so. Doch. Erzähl schon mal der Gosch so ungefähr. Nein. Ein anderes Wort, andere Wort war natürlich, aber so. Hochdeutsch habe ich geredet. Ich finde, man muss da relativ lieber früher sowas ansprechen, weil dann lädt man nicht so diese Wut in sich auf und kann es dann nicht mehr kontrolliert sagen, sozusagen. Jetzt sind wir in der Lebensphilosophie komplett angelangt. Ja. Das stimmt, ja. Das ist wichtig. Ich finde es sehr wichtig, dass Leute, auch wenn sie was stört, es einfach also normal äußern können. So, ja, dass es einfach auch die andere Person nicht als oh, mach mich nicht so blöd an wahrnehmen, sondern als okay, ich denke kurz drüber nach, ich höre vielleicht zu laut Musik und mach die leise. Ja, da arbeite ich dran. Das ist nicht so einfach, aber das finde ich voll wichtig. Aber das voll viele Leute machen das nicht und warten dann so lang. Ich merke manchmal so eine angespannte Stimmung und dann kommt irgendwann so ein ey, mach mal deinen Scheiß leiser! Ja, zum Beispiel. Ja. Und das ist dann halt scheiße. Ja, ich tue mich auch sehr schwer damit, das tatsächlich. Also ich glaube, ich komme dann auch, wenn ich sowas sage, komme ich dann auch böser rüber, als ich es eigentlich sagen will. Mhm, genau, wenn man so eine Wut auf sich lädt, in sich auflädt. Ja, das ist eine Lebensaufgabe. Das löst man nicht einfach mal so im Vorbeigehen. Weil, keine Ahnung, das ist einfach am Ton was zu ändern, das ist nicht so leicht. Ja, es stimmt, einfach frühzeitig sagen, was ja, dich aber stört. Das ist ja das, was ich sage. Aber so, dann ist es besser, dann sowas zu sagen, wenn es einen so stört, dann muss man was machen. Lieber schon früher sagen. Entschuldigung, hier ist ein Sound, da könnt ihr ruhig sein, keine Ahnung. Ich weiß nicht, das ist eine strange Situation, ich weiß. Ja, ich hab auf jeden Fall einen ziemlich genervten Ausspruch habe ich gelassen. Aber ja. Naja. Die waren auf jeden Fall ruhig. Also von dem her. Was hast du dir gedacht? So mache ich es immer. Tschüss. Wie viel haben wir noch? Du, 5 Minuten noch. Ha? Okay. Der Countdown läuft. Ah, komm. Schneller reden. Hast du noch was? Oder sind wir durch? Oh. Kannst du auch schenken eigentlich. Also wir können ja noch sagen. Wem schenken wir die? Ja, wir uns. Also wir können uns die 5 Minuten schenken. Ach so, ja. Aber wir können auch nochmal richtig hier Promo machen für nächste Woche. Was gibt's nächste Woche alles? Auf die Ohren. Ich freue mich schon richtig. Das ist so eine Celebration, Mann. Ich hätte ja vorgeschlagen, wir machen nächste, aber soll ich jetzt das Thema schon vorankündigen? Ist eigentlich schlecht, gell? Nein, ich würde das jetzt nicht, weil ich weiß noch nicht, wie mein nächstes Wochenende aussieht. Ich würde das jetzt gerne nicht so krass festlegen. Ich hätte Schwänze. Nee, das will ich nicht, aber... Ja. Ja, das besprechen wir, wenn das Mikrofon aus ist. Ja, würde auch sagen. Okay, Mikrofon ist aus, kann schon. Vielleicht faden wir heute wieder aus, vielleicht war das ganz nice. Oder jetzt 4,5 Minuten Stille. Ich halte es nicht aus. Ja, und ich muss tief atmen. Ja, also wenn ich jetzt in der Sauna wäre, wäre kein Problem. Da wärst du halt auch mit Schwitzen beschäftigt und gucken, dass dein Kreislauf nicht kollabiert. Das stimmt. Jo, ich würde sagen, wir sind durch, oder? Also, haben wir es verwendet. Kurz und knackig war das. War gar nicht so kurz eigentlich. Ich hätte mit weniger gerechnet. Die Batterie ist doch besser, oder? Als wir vermutet hatten. Weißt du? Ne, die 9 sind schon drin, also an der Batterie hängt es ja nicht. Ach so, es hängt an dem Speicher. Nur am Speicher, ja. Ja. Naja. Naja. Dann gut, dann freuen wir uns auf nächste Woche. Vielleicht ein bisschen positiver dann auf den Montag blickend, als es heute der Fall ist. Aber vielleicht könnt ihr ja einfach eine Mail ans Studierendenwerk schicken, dass die einfach wirklich dringend jetzt bald die Mensa aufmachen. Ich glaube, wenn viele unterschiedliche Leute unabhängig voneinander hier aktiv werden, kann das vielleicht dann doch dazu führen, dass die Mensa einfach den kompletten Mensagarten vielleicht bestuhlt oder mit Bänken und Tischen, dass die möglichst viele Leute möglichst weit auseinandersetzen. Oder endlich ein To-Go anbietet. Ja. Danke, das war das Stichwort, das mir gar nicht eingefallen ist. Revolutionary. Weil ich meine, die Theken sind da, der Platz ist da, wo man Schlangen gut am sortieren kann. Mhm. Ich meine, die Mensa hat mit ihren Partys ja viel Erfahrung und dann... Ja, würde ich sehr begrüßen, bitte. Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, wenn man nichts erwartet, dann ist man auch nie enttäuscht. Aber gut. Man kann auch ein bisschen positiver gestimmt sein, das gebe ich zu. Ja. In dem Sinne, sag du noch mal was zum Schluss. Das ist immer positiver als ich. Jetzt habe ich es wieder versaut. I'm sorry. Nee. Sag noch mal was Positives. Es ist ja lustig, wie lange wir manchmal um den Schluss noch rumreden. Ne? So. Ja. Wir haben schon bestimmt vor 1,5 Minuten gesagt, wir waren eigentlich schon bei der Verabschiedung. Ja, schon. Und dann hat aber es fällt mir auch schwer. Los. Also ich meine, es fällt manchmal schwer. Abschied. Wir sind ja auch so ein bisschen... Stage-geil fast schon, oder? Stage-geil. Ja. Ich meine, zwischen den ganzen Mikrofonen und diesen Lichtern, die wir hier auf uns strahlen, ich meine, das ist meine so Stirn, Reis, die schwitzt gerade so ein bisschen. Ja, aber hey, das ist schon ein angenehmes Gefühl. Wir haben noch ein Bier im Kühlschrank, oder? Ja. Das könnten wir jetzt aufmachen. Also, wenn jetzt. wenn wir die jetzt ausschalten. Sollen wir als Schlussgeräusch das Bier so ASMR-mäßig aufmachen? Nein, ich weiß nicht mehr hin, oder? Das machen wir nächste Folge als Anfangsgeräusch. Oh ja, freut euch drauf. Jo, bis dann. Bis dann. Adi. Ciao.